Lektion 2 im Alltag. Ich habe ein Problem. Hast du eine Stunde Zeit? Ja, das geht. Ja, aber nicht jetzt. Nein, das geht nicht. Hast du um 3 Uhr eine Stunde Zeit? Ja, um 3 geht es. Nein, da geht es leider nicht.